Zum 126. Internationalen Feiertag der Werktätigen fand am 1. Mai in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk eine zentrale Veranstaltung statt. Daran nahmen führende Kader der Partei und des Staates, wie Park Bong-su, Mitarbeiter der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, sowie Funktionäre und Werktätige in der Stadt Pyongyang teil. Der Vorsitzende des Ministerkabinetts der TVJK, Park Bong-su, Mitglied des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, hielt ein Referat. Er unterstrich, dass der 1. Mai ein bedeutungsvoller Festtag sei, durch den die Werktätigen des Südkorea wie Arbeiter, Bauern und Intellektuelle unter der Führung der großen Partei im energischen Kampf für die Entwicklung des Heimatlandes zum würdevollen starken Land von Baekdusan ihre kämpferische Macht und ihren heroischen Geist vor aller Welt demonstriert und die internationale Solidarität mit den Werktätigen der ganzen Welt gefestigt hätten. Die heilige Geschichte der koreanischen Revolution gelte als eine stolzvolle Chronik, in der die Werktätigen mit den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Spitze im Einsatz für die koreanische Revolution und den Sozialismus ihre Mission und Aufgaben richtig erfüllt hätten. Alle sollten im festen Zusammenschluss um den Marschall Kim Jong-un für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution mutig und voller Überzeugung arbeiten.